ja te volien. Moj vata od odjeća te volien. Moj vata od odjeća te volien. Jezus vajta gaf op den Ziel durch die Stadt. Im Arito weh Baba, die Zeibe leid war knapp. Wollen uns nicht kollegen, der Weg ist noch so weit. Laufen können wir auch nicht mehr, wir sind schon viel zu breit. Wo wollen wir auf die Reeperbahn? Was sollen wir tun? Wohin wann wann? Wo wollen wir auf die Reeperbahn? Was sollen wir tun? Wohin wann wann? Samstagmittag und der Kater ist noch da. Haben den Kater rausgelassen, aber wo ich war. Heute sind wir auch nicht, war noch gar nichts los. Und schon heute Abend ziehen wir wieder los. Wo wollen wir hin? Auf die Reeperbahn. Was sollen wir tun? Wohin wann wann? Wo wollen wir hin? Auf die Reeperbahn. Was sollen wir tun? Wohin wann wann? Jetzt ist unser Morgen auf den 16. Revier. Die Hose stinkt nach Kotze, das ist nur noch von mir. Endlich warten sie uns ab und ab zum EOS. Wir fahren heute auswärts mit Schnubaku. Wo wollen wir auf die Autobahn? Was haben wir vor? Wir haben einen Plan. Wo wollen wir auf die Autobahn? Was haben wir vor? Wir haben einen Plan. Wir haben einen Plan. Wohin wann down und die Hitschat demolieren. Wohin wann down und die Hitschat demolieren. Wohin wann down und die Hitschat demolieren. Wohin wann down und die Hitschat demolieren. Wohin wann down und die Hitschat demolieren. Wohin wann down und die Hitschat demolieren. Wohin wann down und die Hitschat demolieren. Wohin wann down und die Hitschat demolieren.